Das Nachtprogramm. Das folgende Musikstück ist für Kinder unter 18 Jahren nicht geeignet. Es enthält deutliche Texte und es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das Nachahmen in der Öffentlichkeit verboten ist. Ich habe es lange genug mit Texten bei dem Frieden versucht. Ab heute wird im Kampf das Recht auf Minen gebucht. Hab so vieles versucht, doch jetzt ist Schluss mit Lust. Ich jag euch in die Luft, ich setz mit dem Schuss den Schlussstrich unter die alte Ära. Die erste Kugel trifft George Bush, danach werf ich Merkel das, was aus meinem Mors muss in die Fresse. Wenn gleich und gleich gesellt sich gern, muss dann weiter und schick ein Stolper schnell zum Herrn das Bein. Sprich die Schweizachse von Roland Koch. Soll ich sie einmachen oder doch lieber gleich essen? Gleich essen. Denn es gibt viel zu tun mit schmutzigen Politikern per Seelenzun, auf dass sie von ihren Sünden gereinigt werden. Doch falls nicht klappt, müssen sie gesteinigt sterben. Und damit SPD und CDU vereinte werden, lade ich sie ein, um sie gemeinsam in den Rhein zu werfen. Carbon, bring sie alle um. Bring sie alle um. Bring sie alle um. Bring sie alle um. Politikern bleibt weiterhin ungeklärt. Der Täter befindet sich auf der Flucht. Für Hinweise aus der Bevölkerung ist die Polizei dankbar. Die NPD erwartet mich an der Brücke, bereit und stramm. Schmeiß sie runter, Holger Apfel fällt halt weit vom Stamm. Doch dauert mir die Zeit zu lang, such die Kameradschaft Lorde. Begeh für den Vaterlandsverrat 8 Morde. Also suchst du die rechten Arme deiner Kameradschaft. Ich geb den Tipp, Junge, schau mal im Salat nach, was ich danach mach. Klar, ich mach klar Schiff, lass die FDP Kiel holen. Noch was sag ich, ich will doch nur spielen. Also kein Grund zur Panik, denn der Spaß geht erst los, wenn ich weiß, über den Jordan schick. Ein Mord muss noch sein, ich geh ins Bundestagsgebäude. Lass sie mit dem Kopf durch die Wand rollen, unserem Wolfgang Schäuble. Bring sie alle um. Bring sie alle um. Bring sie alle um. Bring sie alle um. Bring sie alle um. Bring sie alle um. Bring sie alle um. Bring sie alle um. Verwechslungen mit reell existierenden Personen in diesem Stück sind ungewollt und unbeabsichtigt.